Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Panama Papers. Gelesen von Olaf Pessler. Prolog von Bastian Obermeier. Pling. Wir sind seit 3 Tagen bei meinen Eltern zu Besuch. Meine Frau, unsere Kinder und ich. Und seit 2 Tagen sind alle krank. Alle außer mir. Es ist 10 Uhr abends und nachdem der letzte Patient gestreichelt und der letzte Tee verteilt ist, setze ich mich an den Esstisch, klappe meinen Laptop auf und lege mein Smartphone daneben. Dann macht es Pling, eine neue Nachricht. John Doe. Hallo, hier spricht John Doe. Interessiert an Daten? Ich teile gerne. Anmerkung. Um die Quelle zu schützen, werden Stellen aus den Gesprächen, die den Informanten gefährden würden, in diesem Buch gekürzt oder, ohne den Sinn zu verfälschen, minimal verändert wiedergegeben. John Doe ist so etwas wie die englische Entsprechung von Max Mustermann und wird in Großbritannien seit Jahrhunderten verwendet, auch in Kanada und in den USA. In Gerichtsprozessen etwa werden Personen, deren wahre Identität nicht enthüllt werden darf, John Doe genannt oder unbekannte Tote, die irgendwo aufgefunden werden. Inzwischen gibt es aber längst auch Bands, Fernsehserien und Produkte, die John Doe heißen. John Doe ist also eine Tarnidentität, ein Irgendwer. Ein Irgendwer, der offenbar geheime Daten anbietet. Mit einem solchen Angebot macht man jeden Investigativjournalisten hellwach, und zwar auf der Stelle. Geheime Daten sind immer gut. Wir haben bei der Süddeutschen Zeitung in den vergangenen 3 Jahren eine Menge Geschichten gemacht, die auf zugespielten oder, wie man auch sagt, geleakten Daten basiert haben. Mal ging es um Steuergeheimnisse in der Karibik, Offshore-Leaks, mal um geheime Schweizer Konten, Swiss-Leaks, ein andermal um Luxemburgs Steuertricks, Lux-Leaks. Das System ist immer das Gleiche. Irgendwo fließt eine größere Menge geheimer Daten ab und landet in den Händen von Journalisten. Bei größeren Mengen geheimer Daten ist rein statistisch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass gute Geschichten darin stecken. Außerdem, man sucht oft wochenlang nach einer bestimmten Quelle, manchmal sogar Monate. Wenn sich also schon mal eine potenzielle Quelle von selbst meldet, sollte man schnell antworten. Zumindest sollte man antworten. Kaum etwas wäre ärgerlicher, als im Spiegel oder der Zeit eine Geschichte zu finden, die uns zuerst angeboten wurde. Obermeier? Hallo zurück. Ich bin sehr interessiert, natürlich. Die wenigsten guten Quellen erkennt man sofort. Schlechte Quellen eher, jedenfalls durchgedrehte oder verwirrte, nämlich an ebensolchen Mails. Zwar können auch durchgeknallte gute Geschichten kennen, es ist allerdings die Ausnahme. Daten haben den Vorteil, sie sind nicht wichtigtuerisch oder geschwätzig, sie haben keine Mission und keine Manipulationsabsichten. Sie sind erstmal nur da und sie sind überprüfbar. Jeden guten Datensatz kann man an der Realität abgleichen. Und genau das sollte man als Journalist auch tun, bevor man darüber schreibt. Außerdem muss man irgendwann genau überlegen, über welchen Teil der Daten man berichtet. Das ist der Unterschied zu WikiLeaks. Die Betreiber der Enthüllungsplattformen stellen Datensätze oft einfach so ins Netz, ohne sie journalistisch zu filtern. Das ist die Idee dahinter. Keine ganz schlechte übrigens. Obermeier? Wie kommen wir an die Daten? John Doe? Damit wäre ich gern behilflich, aber es gibt ein paar Bedingungen. Als erstes müssen Sie verstehen, wie gefährlich und sensibel manche der Informationen aus den Daten sind. Mein Leben ist in Gefahr, wenn meine Identität offengelegt wird. Dann habe ich in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht, wie das hier laufen kann. Wir werden verschlüsselt kommunizieren. Es wird kein Treffen geben. Was Sie am Ende veröffentlichen, ist Ihre Entscheidung. Mit diesen Bedingungen kann ich leben. Natürlich lernt man jede Quelle lieber kennen, um sie einzuordnen, ihre Motivation zu verstehen. Aber für Informanten ist es oft besser, sich nicht zu zeigen. Auch in Deutschland sind Whistleblower nicht sonderlich gut geschützt. Und jeder Einzelne, der die Identität eines Informanten kennt, ist eine potenzielle Gefahr. Auch oder besonders, wenn dieser Einzelne ein Journalist ist. Aber die Quelle kommuniziert knapp und klar. Dann kann ich das auch. Da hat jemand offenbar etwas, das er oder sie loswerden möchte. Gern hier, bei mir. Obermeier. Okay. Wie machen wir die Übergabe? Ich schicke meine Kontaktdaten für weitere Arten verschlüsselter Kommunikation. Mit den nächsten Nachrichten einigen wir uns auf einen Übergabeweg und wenig später soll über verschlüsselte Kanäle eine erste Probe folgen. Ein gutes Zeichen. Die Quelle fragt nicht nach Geld. Ein paar Monate zuvor hatte sich jemand gemeldet, der behauptete, Aufzeichnungen über geheime Auslandskonten einer deutschen Partei zu besitzen. Konto stand angeblich 26 Millionen Dollar. Die Sache ging eine Woche hin und her. Schlechte Fotos von Bankdokumenten wurden geliefert, absurde Telefonate folgten und dann verlangte dieser jemand am Telefon plötzlich Geld. Es ist aber so, die Süddeutsche Zeitung bezahlt grundsätzlich nicht für Informationen. Nie. Nicht nur, weil wir das Geld nicht haben, sondern vor allem aus Prinzip. Damit sinkt gleichzeitig auch der Reiz, uns gefälschte Dokumente anzudrehen. Man muss es nur aushalten können, in anderen Blättern dann die Geschichten zu lesen, die wir haben gehen lassen müssen. Die Geschichte des geheimen Parteikontos erschien aber weder im Spiegel noch im Stern. Auch die Kollegen haben sie wohl als Fälschung eingeschätzt, wenn sie ihnen denn angeboten wurde. Pling! Die Probe ist da. Eine gute Handvoll Dateien, vor allem PDFs. Ich öffne die Dateien auf dem Computer und gehe eine nach der anderen durch. Es sind Gründungsunterlagen von Firmen, Verträge und Datenbankauszüge. Ich brauche ein wenig, bis ich die Zusammenhänge verstehe, aber nach einer Internetrecherche erkenne ich den Fall, um den es geht. Schauplatz ist Argentinien. Ein Staatsanwalt, José María Campagnoli, vermutet, zwielichtige Geschäftsleute hätten den Kirchners, also der damals noch amtierenden Präsidentin Cristina Kirchner und ihrem verstorbenen Ehemann Nestor geholfen, rund 65 Millionen Dollar Staatsgelder außer Landes zu bringen. Geschehen sei dies über ein weit verzweigtes Netz von 123 Briefkastenfirmen, allesamt gegründet von einer panamaischen Kanzlei namens Mossack Fonseca und vorwiegend in der US-Steueroase Nevada. Die Vorwürfe sind allerdings allesamt nicht bewiesen und Cristina Kirchner bestreitet, dass die Anschuldigungen zutreffen. Was den Fall aktuell macht, ist eine Klage, die in den USA anhängig ist. Der Investmentfonds NML hat unter der Regie seines Gründers Paul Singer Millionen argentinische Staatsschulden gekauft. Und dann ging das Land pleite. Die meisten Gläubiger stimmten einem Schuldenschnitt zu. NML nicht. Der Fonds klagt rund um die Welt, um argentinisches Staatsvermögen dingfest zu machen. Vor der afrikanischen Küste ließ er sogar ein argentinisches Kriegsschiff beschlagnahmen. Kriegsschiffe sind wertvoll. Man kann sie verkaufen. Die Klage in den USA, in Nevada, zielt nun auf die Offenlegung dieses Briefkastenfirmennetzes. NML will von Mossack Fonseca alle Dokumente zu den 123 Briefkastenfirmen bekommen. Ein Teil davon ist jetzt vor mir auf dem Bildschirm. Es sind jene Unterlagen, denen die NML schon seit Jahren erfolglos hinterherjagt. Und schnell wird klar, es geht um Zahlungen in Millionenhöhe. 6 Millionen Dollar gehen laut der Unterlagen auf ein Konto der Deutschen Bank in Hamburg. Der Vertrag dazu wirkt auf den ersten Blick verdächtig. Es geht um eine Provision im Glücksspielgeschäft. Zwei weitere Dokumente zeigen die wahren Eigentümer von zweien der Firmen, deren Dokumente NML einklagen möchte. Diese Dokumente würden das Gerichtsverfahren auf einen Schlag einen großen Schritt weiterbringen. Das Interessante ist, alle Dokumente scheinen aus derselben Kanzlei zu kommen. Mossack Fonseca kenne ich, aber nur als unüberwindbare Wand, als schwarzes Loch. Wann immer unsere Recherchen uns zu der Kanzlei geführt haben, war genau da Schluss. Mossack Fonseca ist einer der größten Anbieter anonymer Briefkastenfirmen und nicht gerade berühmt dafür, sich seine Kunden zögerlich auszusuchen. Eher das Gegenteil. Auf gut Deutsch? Einige der größten Drecksäcke dieser Welt haben anonyme Offshore-Firmen von Mossack Fonseca genutzt, um ihre Geschäfte zu verschleiern. Bei den Offshore-Leaks und Swiss-Leaks-Recherchen sind wir unter anderem auf verurteilte Drogengroßhändler und mutmaßliche Blutdiamantenhändler gestoßen, die Mossack Fonseca-Firmen zur Verschleierung eingesetzt haben. Und wer im Internet nach den Kunden von Mossack Fonseca sucht, findet die Helfershelfer brutaler Machthaber und Mörder wie Gaddafi, Assad oder Mugabe, die angeblich mit der panamaischen Rechtsanwaltskanzlei arbeiten. Wohlgemerkt angeblich, denn Mossack Fonseca bestreitet diese Zusammenarbeit und die Kundenliste ist nicht öffentlich. Bisher jedenfalls. Obermeier. Das Material scheint gut zu sein. Kann ich mehr sehen? Aber John Doe antwortet nicht mehr. Hat er oder sie es sich anders überlegt oder denkt nur nach? Ich schicke noch eine Nachricht hinterher. Obermeier, geht es nur um den argentinischen Fall? Als 20 Minuten später immer noch keine Antwort da ist, klappe ich den Laptop zu, packe das Smartphone weg und gehe ins Bett. Am nächsten Morgen, das Krankenlager hat sich noch nicht gelichtet, ist die Antwort da. Und noch mehr. John Doe. Ich schicke hier noch mehr Proben. Einige haben mit Russland zu tun. Ein Teil eines PDFs ist speziell für Deutsche interessant. Suchen Sie nach Hans Joachim. Wo das herkommt, ist noch eine Menge mehr. Am liebsten würde ich die Dokumente sofort durchschauen. Aber so schwer es mir auch fällt, ich muss erst zur Apotheke und einkaufen. Zwieback, Obst und Tee. Außer mir ist niemand imstande, das Haus zu verlassen. Der Vorteil der Epidemie, keiner im Haus möchte mit mir in den Wald, Fußball spielen oder spazieren gehen. Am späten Vormittag sind dann alle Betten im Haus wieder mit schlafenden Patienten belegt und ich kann zurück an den Laptop. Auch die neuen Dokumente scheinen ausschließlich aus den Akten der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca zu stammen. Die Firma hat offenbar ein ernsthaftes Problem, ein Leak. Als erstes schaue ich mir ein viele hundert Seiten langes Dokument an, das wer auch immer mit Records betitelt hat. Es sind einige hundert Seiten mit Überweisungen. Eine sticht hervor. Auf das Konto eines Mannes namens Hans Joachim K. bei der Société Générale Bahamas geht am 19. November 2013 offenbar eine Summe von fast 500 Millionen Dollar ein. In Gold. 500 Millionen Dollar. Eine halbe Milliarde. Ein Riesenhaufen Geld. Ich habe noch nie von Hans-Joachim K. gehört. Aber die Google-Suche zeigt mir einen hierzulande kaum bekannten ehemaligen Siemens-Manager, der CEO in Kolumbien und Mexiko war. Das könnte eine Fährte sein. Bei Siemens in Südamerika gab es über viele Jahre schwarze Kassen, mit denen belohnt wurde, wer den Geschäften zuträglich war. Darüber finde ich Dutzende Artikel, auch internationale. Eines verwirrt mich allerdings. Diese unglaubliche Summe geht im Herbst 2013 auf das Konto des Siemens-Mannes. Die schwarzen Kassen des Konzerns in Südamerika wurden aber bereits 2007, 2008 enttarnt. Es kam zu Gerichtsverfahren, einige laufen noch immer. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, mysteriös. Aber man kommt nicht eben mal so an 500 Millionen Dollar. Woher stammt dieses Geld? Eine Fehlbuchung? Bevor ich mich weiter in Details verlieren kann, höre ich die Kinder rufen. Sie wollen mehr Salzstangen und Zwieback. Ich ergebe mich und klappe den Laptop zu. Die 500 Millionen werden nicht verschwinden. Der Nachmittag wird mit Vorlesen, Tee kochen und Wärmflaschen machen verbracht. Erst als es später Abend ist, komme ich dazu, mich dem neuen Material zu widmen. Auf den ersten Blick geht es vor allem um Briefkastenfirmen, die meist mit ein und demselben heimlichen Eigentümer verbunden zu sein scheinen, einen gewissen Sergei Roldugin. Viele der Dokumente sind Verträge, in denen es um hohe Millionensummen geht, mal um 8 Millionen Dollar, mal um 30 Millionen, um 200 Millionen oder 850 Millionen Dollar. Es sind Aktiendeals oder Darlehen. Aber auch der Name Roldugin sagt mir nichts. Ich recherchiere und zucke kurz. Sergei Roldugin ist Wladimir Putins bester Freund. Jedenfalls wird er von Newsweek so bezeichnet. Und dafür gibt es gute Argumente. Roldugin ist der Taufpate von Maria, der ältesten Tochter des russischen Präsidenten. Das allein wäre schon interessant genug. Die Offshore-Geschäfte des Taufpaten. Aber dann lese ich etwas, das mich wirklich irritiert. Sergei Roldugin, der den Dokumenten zufolge mit Abermillionen US-Dollar hantiert, ist weder Investor noch Oligarch. Er ist Künstler, ein bekannter Cellospieler und vormaliger Direktor des Petersburger Konservatoriums. Ich finde ein Interview in der New York Times vom September 2014, in dem Roldugin ausdrücklich sagt, er sei kein Geschäftsmann, er habe keine Millionen. Falls die Dokumente echt sind, woran ich im Moment kaum zweifle, hat er entweder gelogen oder es ist nicht sein Geld. Wessen dann? Ist Roldugin nur ein Strohmann? Und wenn, für wen? Für Wladimir Putin? Wenn in diesen Firmen Putins Geld läge und sei es nur ein Bruchteil davon, wäre das eine Geschichte, die weltweit Schlagzeilen machen würde. Wer auch immer mir diese Dokumente zugespielt hat, er oder sie hat Roldugin auch entdeckt und ist deswegen beunruhigt. Wahrscheinlich zu Recht. Obermeier? Wer sind Sie? John Doe? Ich bin ein Niemand, nur ein besorgter Staatsbürger. Eine offensichtliche Anspielung. Staatsbürger heißt auf Englisch Citizen. Der Whistleblower Edward Snowden nannte sich Citizen 4. Staatsbürger 4, als er sich bei der Journalistin und Filmemacherin Laura Poitras meldete. Snowden sitzt seit seiner Flucht aus Hongkong in Moskau fest. Obermeier? Warum tun Sie das? John Doe? Ich will, dass über das Material berichtet wird und diese Verbrechen öffentlich werden. Diese Geschichte könnte von der Wichtigkeit an die Enthüllungen von Edward Snowden heranreichen. Da reicht eine deutsche Veröffentlichung nicht. Es braucht einen großen englischsprachigen Partner, wie die New York Times oder ein ähnliches Kaliber. Die Süddeutsche Zeitung ist nicht gerade der natürliche Partner der New York Times. Aber wir haben schon mit großen englischsprachigen Medien wie dem Guardian, der Washington Post oder der BBC zusammengearbeitet, etwa bei Offshore-Leaks und LuxLeaks. Das erkläre ich John Doe und offenbar ist er oder sie damit zufrieden. John Doe? Okay, dann sollten wir diskutieren, was der beste Weg für mich ist, eine große Menge Material zu schicken. Irgendwelche Ideen? Ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte noch nie eine anonyme Quelle, die mir gigabyteweise Material überlassen wollte. Und ich höre im ersten Stock meinen Sohn weinen. Obermeier? Ich muss darüber nachdenken. Über wie viele Daten sprechen wir denn? Wie groß wird es? John Doe? Größer als alles, was Sie je gesehen haben. Es wird am Ende nicht nur größer werden als alles, was ich jemals gesehen habe. Es wird größer werden als jedes Leak, das irgendein Journalist jemals sah. Und es wird der Beginn des größten grenzüberschreitenden Enthüllungsprojektes sein, das es je gab. Rund 400 Journalisten aus über 80 Ländern werden am Ende Geschichten aus diesen Daten recherchieren. Geschichten, die von den geheimen Offshore-Firmen Dutzender Staatschefs und Diktatoren erzählen. Geschichten, die erklären, wie mit Waffen, Drogen, Blutdiamanten und anderen verbrecherischen Geschäften Milliarden verdient werden und Geschichten, die den Lesern die Steuervermeidung der Wohlhabenden und der Superreichen dieser Welt nahebringen. Geschichten, die alle bei Mossack Fonseca beginnen und in dieser ersten Nacht.